Dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS zufolge entschied das oberste Gericht Südkoreas, dass die Regierung für das Massaker in Daegu und dem Bezirk Nordgyeongsang während des vergangenen Koreakrieges den Hinterbliebenen der Opfer Entschädigungen leisten soll. Im Juli 1950 hatten die südkoreanische Armee und Polizei in Daegu und im Bezirk Nordgyeongsang zahlreiche Personen, darunter die schuldlosen Zivilisten, die Inhaftierten des Gefängnisses Daegu und diejenigen, die mit der Affäre um die Union für Schutz und Leitung des Volkes im Zusammenhang standen, brutal getötet.